Holger Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Ja, ihr habt ja bestimmt schon bemerkt, dass wir ein neues Intro haben. Alle paar Jahre packt mich der Rappel und ich muss das ändern. Dieses Mal, wie ihr vielleicht bemerkt habt, war ich besonders kreativ, weil ich noch so ein paar Audioschnipsel aus, von Omega Tau angelehnten Themen eingebaut habe. Es sind irgendwie 6 oder 7 Anspielungen drin. Wer von euch sie erraten kann, kann sich ja mal melden. Vielleicht gibt's was zu gewinnen oder so. Jedenfalls wäre es eine witzige Sache, ob jemand von euch all die Dinge erkennt. Gibt dann auch ein neues Outro dementsprechend. Feedback natürlich willkommen, aber ich muss sagen, ich finde es ganz cool und wahrscheinlich würde ich es nicht ändern, wenn es euch nicht gefällt. Ja, okay. Ich habe noch ein paar mehr Sachen, die ich ankündigen wollte, bevor es in dieser Episode heute mal wieder um die Eisenbahn geht. Zum einen wollte ich euch ein paar Podcasts nahelegen, die sich mit Politik und Medien beschäftigen, aus Anlass der, sagen wir mal, aktuellen Ereignisse, ja, Trump-Wahl und so, finde ich, ist das durchaus angemessen. Omega Tau beschäftigt sich ja im Allgemeinen nicht mit Politik und Gesellschaftsthemen, das soll auch so bleiben. Die ein oder andere Ausnahme, wie zum Beispiel die Episode zur Komplexität mit Tainter, wird es auch weiterhin geben. Ich habe da auch so ein paar Ideen. Aber wir bleiben unserem Thema natürlich schon treu. Aber ich denke, dass es schon wirklich ein paar sehr, sehr spannende Politik-Podcasts gibt, die man sich durchaus anhören kann. Und da wollte ich euch ein paar empfehlen. Absolute Hörpflicht besteht meines Erachtens für die Lage der Nation. Da geht es um letztendlich Zusammenfassung der politischen Ereignisse in Deutschland und teilweise weltweit. Jede Woche. Philipp Banse und Ulf Burmeier machen das Ganze. Ich denke, es gibt absolut keinen Grund, diesen Podcast nicht zu hören. Gefällt mir sehr gut. Poppt immer an den Anfang meiner Podcast-Queue, sobald er veröffentlicht wird. Ein ähnlicher Podcast, der sich aber mehr auf Netzpolitik-Themen festlegt, ist Logbuch Netzpolitik. Klar, das interessiert vermutlich nur, wenn man eben für diese, sagen wir mal, Kommunikation, Verschlüsselung, Geheimhaltung, Thematik sich interessiert, dann sehr, sehr hörenswert. Ein relativ neuer Podcast, der gerade erst am Entstehen ist, gibt, glaube ich, 3 Episoden. Bisher ist der World Politicast. Da geht es um Welt-, Geo- und Sicherheitspolitik. Auch den werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Das sind so aus meiner Sicht die Podcasts, die man auf jeden Fall dringend empfehlen kann. Da gibt es noch ein paar englischsprachige, unter anderem Common Sense with Dan Carlin, der eben auch die aktuelle politische Situation nicht jetzt erst seit der Wahlen, sondern ganz generell kritisch betrachtet. Es gibt die No Agenda Show, die sehr witzig und zynisch sich mit aktuellen politischen Themen und der Medienberichterstattung darüber beschäftigen. Da, sagen wir mal, ist der Unterhaltungsfaktor höher als der Informationsgehalt, aber man kann sich das schon anhören. Gleiches gilt für die versuchte deutsche Version davon namens Aufwachen. Auch da geht es darum, dass die beiden sich quasi aktuelle Medien angucken und dann kritisch darüber betrachten. Die Original No Agenda ist besser, aber Aufwachen ist auch durchaus unterhaltsam und man lernt schon auch immer wieder was davon. Ihr merkt schon, ich werde immer weniger überzeugt von den Dingen, die ich empfehle, aber ich möchte es euch trotzdem empfehlen. Es gibt den Fokus Europa, ein Podcast in bewährter Pritlove-Qualität, wo eben Leute in ausführlichen Gesprächen interviewt, in diesem Fall eben zum Thema Europa. Teilweise sind die Dinge ein bisschen trocken, weil, es hängt halt wie immer stark am Gast, wisst ihr ja von Omega Tau, da schwankt die Qualität ja auch deutlich je nach Gast. Die haben auch schon länger nichts mehr veröffentlicht, aber es sind ein paar interessante Episoden dabei. Und dann gibt es noch so ein paar weitere, unter anderem die X-Files, politische und biografische Gespräche von David Axelrod, die Ezra Klein Show und natürlich das Medienradio, auch von Philipp Banse. Sehr, sehr guter Podcast, aber auch schon länger nichts mehr gehört. Ich denke, der ist gerade mit Lage der Nation einfach gut beschäftigt. Gut, Schaut euch das mal an, insbesondere die ersten drei, die ich erwähnt habe. Glaube ich, ist sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe übrigens auch die Webseite oder die Seite auf omegataupodcast.net, wo wir diese und andere Podcasts empfehlen, nochmal aktualisiert. Da sind dann auch die dabei, die jetzt nichts mit Politik zu tun haben und trotzdem zu meinen Lieblingspodcasts gehören, also unter anderem eben zum Beispiel Methodisch Inkorrekt oder die Tim Ferriss Show oder Waking Up with Sam Harris, solche Geschichten. Guckt da gegebenenfalls mal vorbei. Ich habe es in dieser Episode auch nochmal verlinkt. Noch zwei Dinge wollte ich euch sagen. Zum einen gibt es ja diese Wissenschaftspodcasts-Webseite, wo die Wissenschaftspodcaster in Deutschland sich zusammengetan haben, um da ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit dafür zu betreiben. Und da haben wir kürzlich angefangen, Themenseiten anzulegen. Eine gibt es da bereits. Da geht es in diesem Fall um die Marslandung, die kürzlich Schiaparelli und so, wo es eben darum geht, dass man ein Thema aus Perspektive verschiedener Podcasts betrachtet. Und das wollen wir eben in Zukunft auch ausbauen und auch das ist definitiv mal ein Blick wert, wie eben die Wissenschafts-Podcasts-Webseite generell. Gut, wir nähern uns langsam dem heutigen Thema. Es geht mal wieder um die Eisenbahn. Konkret geht es um ETCS, das European Train Control System, und das Testen des ETCS im Gotthard-Basistunnel. Chris Klettli beschäftigt sich damit und er ist unser heutiger Gast. Ist sozusagen eine Fortsetzung der Episode zur Eisenbahnsicherungstechnik, der Episode zum Gotthard-Basistunnel. Und das Ganze hat natürlich auch einen Aspekt des Software-Testens, der hier auch nicht zu kurz kommt. In dem Zusammenhang wollte ich euch noch einen weiteren Podcast empfehlen, nämlich einen Podcast von ein paar Lokführern, den Apes on Air. Ape steht für Eisenbahner im Betriebsdienst. Und die erzählen eben insbesondere aus der Perspektive von DB Regio und der Münchner S-Bahn über das Leben eines Lokführers. Wer sich also 2 Stunden lang interessiert dafür, wie Bremsen funktionieren bei der Eisenbahn oder ähnlich detailliert an der Eisenbahn interessiert ist, möge sich das auf jeden Fall anhören. In der letzten Episode haben sie angekündigt, dass sie den Podcast umbenennen werden. Aber wenn ihr auf die Webseite Apes on Air geht und das entsprechend googelt, werdet ihr das sicherlich auch zukünftig noch finden, unabhängig davon, in was sie das Ganze umbenennen. Gut. Genug des Vorgeplänkels. Lasst uns anfangen. Unser Gast Chris Klettli stellt sich vor. Also, ich bin der Christian Klettli, gerufen der Chris, und ich komme aus der Schweiz. Hier in der größeren Region Zürich bin ich zu Hause, bin jetzt 37, habe Familie und arbeite bei der Thales im Bahnbereich. Wir machen ETCS-Strecken hier. Zur Thales bin ich gekommen über das Lötschberg-Projekt. Das war im Jahr 2006, hat es begonnen. Die haben einen Tester gesucht. Ich habe mich da beworben. Es war ein bisschen eine komplexe Geschichte. Es hat mich fasziniert. Mhm. Ging dort vorbei und es war sehr komplex. Eben und ich habe es zuerst überhaupt nicht verstanden, was die mir erzählt haben. Aber es hat mich extrem fasziniert. Dann habe ich gedacht, genau da musst du besser draus kommen, und habe mich dann reingebissen in die Technik vom ETCS und habe dann begonnen, das zu testen. Und du bist von deiner Ausbildung her, beziehungsweise von deiner Historie her, bist du Informatiker? Nein, gelernt eigentlich Mechaniker. Ah. Ich wollte eigentlich Informatiker lernen, aber damals, früher, da hatten wir nicht so viele Lehrstellen und für mich eben eine zu wenig. Und dann hat es halt mit dem Mechaniker begonnen, aber dann in der Freizeit eigentlich immer mit Computer beschäftigt. Und dann über den zweiten Bildungsweg quasi, Studium, Fachhochschule, Software Engineering, dort eingestiegen und dann irgendwann bei der Thales gelandet. Okay. ETCS dürften die meisten schon mal gehört haben. Wir hatten ja vor langer Zeit eine der bestbewertetsten Episoden überhaupt. Da ging es eben um Zugsicherung und überhaupt Bahnleitsignalisierungstechnik. Und da haben wir uns vor allem über die deutschen Systeme unterhalten, also PZB, LZB. Aber da gab es auch einen kleinen Ausblick Richtung ETCS. Und außerdem kann man ja, glaube ich, auch ungefähr sagen, dass ETCS auch ja eine Weiterentwicklung oder sagen wir mal viele Elemente der deutschen Zugsicherung enthält. Ja, genau, das kann man sagen. Also ETCS hat eine linienförmige Zugbeeinflussung. Also das heißt, man beeinflusst die Bremskurve des Zuges und das kann man dann unterschiedlich machen. Man kann die zu Punkten die Informationen übergeben oder andauernd, aber dann sind wir schon Ja. ziemlich im Thema drin. Ja gut, aber da können wir ja gerade mal damit anfangen, ne? Also ETCS steht für European Train Control System, ist quasi die europäische Standardisierung der verschiedenen Zugbeeinflussungssysteme. Und erzähl doch mal so ein bisschen einen ganz groben Überblick über die verschiedenen Level und dann können wir da ein bisschen detaillierter drauf eingehen, bevor wir dann über das Testen natürlich reden. Genau, also in Europa gibt es 26 ungefähr nationale Zugsicherungssysteme und irgendwann hat man sich dann entschieden, man will das auf den europäischen Level hieven und am liebsten nur noch ein Standard haben, dass die Züge auch zwischen den Ländern und international verkehren können, drum überhaupt ETCS. Jetzt in der Schweiz hatten wir bis anhin ZUB und Signum. Das waren also Überwachungen. ZUB war eine Überwachung auf Warnung und Halt. Das bedeutet, orange und rote Lichter durfte man nicht einfach so überfahren. Da wurde mit Magneten und Spulen der Zug beeinflusst, also gebremst, wenn da nicht vorher entsprechend quittiert wurde. Das ist das ZUB und das Signum. Ist dann zu einem Signal eine linienförmige Zugbeeinflussung. Das bedeutet also, der Zug muss sich über eine gewisse Strecke an gewisse Geschwindigkeiten halten. Und das ist dann die linienförmige Beeinflussung. Und ich habe das zumindest für das deutsche System so ja in Erinnerung, dass im Schnellfahrbetrieb über 160 im Prinzip die Signale keine Rolle mehr spielen und alles über die LZB-basierte ja, Zugfernsteuerung passiert. Die beiden, die du jetzt genannt hast, hat jetzt nicht identisch geklungen. Habt ihr in der Schweiz sowas nicht oder versteckt sich das auch hinter dem Signum? Das versteckt sich auch hinter dem Signum, dass die linienförmige Zugbeeinflussung macht. Ja, und es ist genau gleich mit den 160 km/h. Also alles, was schneller ist, darf nicht mehr von Außensignalen abhängig sein. In Kurven oder sonstigen Stellen kann man sich dann, sagt man, nicht mehr sicher auf den Lokführer verlassen, dass er das Signal wahrnimmt in der Zeit, die ihm zur Verfügung steht, weil es geht dann schon arg schnell, Ja. bis man am Signal vorbei ist. Ja. Also geht jetzt da nicht darum, dass man sagt, der Lokführer ist irgendwie eine Pappnase und sieht es nicht, sondern es geht objektiv einfach zu schnell bezüglich möglicher Sichten, Nebel, was auch immer, und es geht einfach nicht. Ja, das ist schon der Punkt, genau. Genau. Gut, und die Idee von ETCS ist jetzt eben die Vereinheitlichung. Und wenn ich das richtig zu wissen glaube, gibt es da eben verschiedene Level, die dann aber eigentlich auch wieder punktförmig, linienförmig und ich glaube, dynamische Blöcke realisieren, oder? Ja, ungefähr so. Also wenn wir das bestehende Zugsicherungssystem in der Schweiz einordnen müssen, dann sprechen wir vom Level 0. Also eigentlich keiner respektive der herkömmlichen Zugsicherung. In Österreich und Deutschland wird ab und zu auch vom Level STM gesprochen. Das entspricht einfach dem LZP-PZP, was bis jetzt installiert ist. Ja. Dann haben wir neu die Level 1, 2 und 3. Level 1 ist eigentlich die Ausrüstung der Strecken mit Balisen, also mit Datensteinen, die im Fahrweg liegen. Und da werden zu Signalen entsprechende Überwachungen dem Zug mitgegeben. Aber wie ist das anders als eine PZB, die mit einem Magnet am Signal liegt? Eigentlich ist das nicht groß anders. Es ist einfach europäisch genormt. Okay. Und ich habe die Möglichkeit, mehrere Pakete, Telegramme dem Zug Ah. mitzugeben innerhalb des Okay, Standards. also ist Digitaltechnik und nicht irgendwie nur eine Spule, die mit einer bestimmten Frequenz angeregt wird. Ja, genau, das ist dann Informatik. Okay. Und aber übertragen werden da im Allgemeinfall eben auch Sollgeschwindigkeiten, an die, wenn die Lok sich nicht dran hält, die Lok dann runterbremst. Genau, die Maximalgeschwindigkeiten werden da übermittelt. Level 1 wird gemäß Standard hauptsächlich im Modus Full Supervision gefahren, also Vollüberwachung. Da kann sich der Zug eigentlich nur dran halten. Wenn er zu schnell ist, wird er automatisch vom Fahrzeuggerät runtergebremst. Mhm. Je nach Überschreitung einfach bis unter die Maximalgeschwindigkeit oder wenn es dann arg zu schnell ist, dann bis zum Stillstand runter. Ja. Mhm. Vielleicht, wo liegen die Balisen noch? Die ja. liegen typischerweise ja bei den Signalen, oder? Die Signalaspekte oder Fahrbegriffe werden überwacht mit einer LEU, Line-Side Electronic Unit. Da wird also zum Beispiel in den Lampenstrom eingegriffen und abgegriffen, welche Lampen das brennen, und dann hat es da so eine Wahrheitstabelle im LEU drin, und je nachdem werden dann die entsprechenden Telegramme in den Balisen angeschaltet, so dass die überwachte Geschwindigkeit dem Fahrbegriff entspricht. Jetzt ist es ja so, was viele nicht wissen, ist, dass die ganze Eisenbahn- und Zugsicherungstechnik von den Anforderungen an Safety, also an Ausfallsicherheit und an Zuverlässigkeit extrem hoch ist, teilweise höher als in der Fliegerei. Das heißt, wenn du jetzt sagst, dass diese Telegramme abhängig sind von den Lichtern, die leuchten, und nicht sozusagen beide an einem gemeinsamen Steuersignal hängen, dann hat es ja bestimmt wieder irgendeinen Gedanke bezüglich, was passiert, wenn irgendwas ausfällt. Also wenn zum Beispiel die Glühbirne ausfällt, das Licht aus ist und der Lokführer kein rotes Signal sieht, weil die Glühbirne kaputt ist, ja, dann kann ich ihn ja auch nicht dafür bestrafen, wenn er da drüber fährt, oder? Mal eigentlich schon, weil Ausfall von Lichtern heißt eigentlich immer automatisch auch Halt. Okay. Aber bis mal überhaupt ein Rot ausfällt, ist es ganz spannend. Wir haben zwei Faden in der Lampe drin. Das heißt also, wenn ein Faden kaputt geht, dann wird das zurückgemeldet ins Stellwerk. Der Faden ist überwacht und dann heißt aha, Faden 1 vom Rot ausgefallen. Mhm. Dann wird der Unterhalter rausgeschickt, den Faden 1 zu ersetzen, und währenddem fährt man mit dem Faden 2. Mhm. Da gibt es Redundanzen, also schon im Faden, und der Faden ist auch überwacht. Mhm. Aber nochmal, es ist nicht so, dass quasi vom Stellwerk ein Steuerbefehl kommt, der sagt, Signal zeig du rot und LEU transportiere du das Datenpaket anhalten, oder vielleicht bei einem gelben Signal, ne, fahre nur noch irgendeine Geschwindigkeit, sondern es wird das Signal gestellt und die LEU nimmt sich dann die Information vom Signal und rechnet die quasi um in das richtige Telegramm. Typischerweise ja, ist das so. Man kann aber die Balise auch anders ansteuern, aus der Zentrale aus direkt. Das hängt dann jeweils ein bisschen vom Land ab und der entsprechenden Umsetzung. Also das Land oder der Bahnbetreiber ist da ein Stück weit frei, die Balise direkt anzusteuern oder über das Signal zu schlafen. Es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn zum Beispiel die Balise direkt am Signal hängt, dann brauche ich nicht eine weitere spezielle Logik zu haben Richtung Balise, mhm, wenn was passiert mit dem Lampenfahren, sondern dann geht es einfach direkt. Ja, okay, verstanden. Und wie gesagt, es gibt halt, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Arten. Das eine ist einfach die Überwachung. Hier ist ein Signal, das zeigt rot. Wenn man drüber fährt, wird man gebremst. Und das andere sind im Vorfeld von Signalen oder vielleicht auch an anderen Stellen, wo man Geschwindigkeitsbegrenzungen hat, einfach Überwachungen von Maximalgeschwindigkeiten. Typischerweise macht man mit dem ETCS und dem Full Supervision heute nur noch die Bremskurvenüberwachung, also eigentlich die Vollüberwachung des Zuges. Also er muss eigentlich zu jedem Meter die maximale Geschwindigkeit einhalten. Mhm. Es gibt neu auch in der Schweiz die L1 Limited Supervision, L1 LS heißt das. Und da kann man eben so Zwischenstufen, die du jetzt erwähnt hast, Warnung, Halt überwachen. Das ist spannend, weil man muss weniger projektieren, man muss weniger Angaben in die Balise reinstecken. Ja. Und das ist für Strecken, wo nur geradeaus gefahren wird und wo wenig Weichen sind, ist das viel einfacher und viel günstiger zu projektieren, als wenn ich da alle Möglichkeiten angeben muss. Ich habe vom Startsignal aus irgendwie 3 Weichen, bis dann wieder die Signale kommen, und dann wird es dann eben komplex. Was ist die sichere Geschwindigkeit auf das nächste Signal? Und ich darf dann nicht auf das weitest entferntes Signal rechnen, weil dort die Geschwindigkeit dann wieder höher wäre, aber quasi nicht sicher. Darum sind dann gerade Ausstrecken einfacher und günstiger zu projektieren. Mhm. Okay. Level 2? Genau, grundsätzlicher Unterschied ist, dass wir eine permanente Funkverbindung haben zum Zug. Also da kommen die Daten nicht nur aus den Balisen, die an bestimmten Metern liegen, sondern wir haben quasi eine Online-Verbindung zum Zug und können dem also zu jeder Sekunde neue Telegramme mitgeben, eine Fahrerlaubnis erweitern, wenn er auf ein haltzeigendes Signal fährt, das dann auf grün schaltet, kann ich den wieder früher aufwerten und schneller fahren lassen, respektive im anderen Fall, wenn ich den mal außerordentlich anhalten will, dann muss ich nicht warten, bis er bei einem Signal ist, sondern kann den auch quasi zwischen zwei Signalen stoppen mit dem Nothaltbefehl. Genau genommen brauche ich denn ja eigentlich keine Signale mehr, außer als Backup. Richtig, also im Level 2 hier in der Schweiz haben wir typischerweise nur noch die Merktafeln fürs Hauptsignal. Und das heißt eigentlich, dort steht kein richtiges Signal mehr, also keine Lampe, sondern es ist nur noch eine Blechtafel da. Die Blechtafel, die darf überfahren werden, solange auf dem Fahrzeuggerät eine Fahrerlaubnis da ist, und ist dann eben quasi die Rückfallebene, falls Datenfunk ausgefallen oder so, darf dann die Tafel nicht mehr überfahren werden. Ah, okay, hätte ich jetzt gerade gefragt, was passiert, wenn der Funk ausfällt, dann muss man einfach an der nächsten Tafel anhalten. Genau, also man hat da so Ausfalltimer für einen Funk, typischerweise 20 oder 40 Sekunden, wenn dann nicht die Funkverbindung wieder da ist, dann hält der Zug selbst an, automatisch wird er dann gebremst, so dass nie ein Problem entsteht. Ja. Wenn du sagst Funk, dann meinst du wirklich Funk im Sinne von vermutlich irgendwas GSMR-artiges, oder? Also nicht mehr diesen Draht, der da in der Schiene rumliegt, wie man das ja bei der jetzigen LZB hat. Nein, keine Drähte, sondern wie du richtig sagst, ETCS verwendet GSMR. Also GSM haben wir ja auf dem Handy-Standard, und das R ist dann die Anwendung fürs Rail. Das ist etwas robuster als der Handy-Standard, kann auch Voice und Daten und hat eben mehr Checksummen und mehr Korrekturmaßnahmen drin, um allfällige Ausfälle zu überglätten. Okay. Aber grundsätzlich ist es bei Level 2 schon immer so, dass man statisch definierte Blöcke hat, die ja dann im Prinzip durch diese Tafeln beschränkt werden. Also man darf sozusagen die Blockgrenze nicht überfahren, wenn man eben keine Erlaubnis durch den Funk dafür hat. Ja, das ist genau so. Wir haben die Signalabschnitte, wo eben keine Signale sind und nur diese Tafeln. Und vom Stellwerk aus habe ich dort jeweils einen Achszähler, so dass ich sicher weiß, wo der Zug ist. Und das ist der statische Block quasi. Warum überträgt der Zug seine Position nicht anhand von GPS oder irgendwas anderes per GSMR zurück? Ja, also wir haben auch Tunnels, und in den Tunnels ist die GPS-Ortung etwas schlecht, und es ist auch erst eher neu, dass wir eine derartig gute GPS-Ortung haben, wie wir sie heute haben, und darum immer die Rückmeldung eigentlich über den Datenfunk. Es ist auch so, dass ich alle, was sage ich, zum Beispiel im Gotthard-Basistunnel, alle 900 Meter eine Balise habe, und die Balise, die macht die Eichung der Odometrie wieder. Wenn ich in Steigungen bin, hätte ich ja Schlupf. Und dann würde sich der Kilometerzähler verzählen. Und dann ist die Ortung des Zuges nicht mehr so ganz zuverlässig. Und auf der nächsten Balise bin ich wieder sicher, wo der Zug steht, weil die ist ja fest angeschraubt im Tunnel. Ja. Und dann wird die Position wieder geeicht. Aber nur um das nochmal klar zu machen, es gibt sozusagen zwei Positionsmechanismen. Der eine ist letztendlich die Umdrehung der Räder werden gezählt. Ja? Damit weiß das Zugsystem, wo sich der Zug befindet, weil er dann ja anhand der Geschwindigkeit, die übertragen kriegt, die ist ja irgendwie, muss ja positionsrelativ sein, damit er weiß, wie schnell er fahren darf. Und das wird über die Balisen geeicht. Und zusätzlich gibt es noch Achszähler als zweiten im Gleissystem befindlichen Mechanismus, um den Zug nochmal von außen quasi zu messen. Genau so ist das. Okay. Das Thema ist die Zugtrennung. Wenn zum Beispiel bei schweren Güterzügen beim Anfahren der Zug zerreißt, es ist ganz schwer, so einen 4.000-Tonnen-Güterzug anzufahren, dann bleibt ein, zwei, drei Wagen auf der Schiene zurück und der vordere Teil vom Zug fährt ab, dann hätte ich natürlich immer die Ortung von der Lok über das ETCS, aber die zurückgebliebenen Achsen, die melden dann halt immer noch den zurückliegenden Abschnitt als besetzt und dort geht dann das Signal auch nicht auf grün, weil eben dort noch die Achsen sind. Ja, okay, ja, verstehe, macht Sinn. Level 3 ist dann, glaube ich, das mit den dynamisch mit dem Zug mitfahrenden Gleisstrecken, Blöcken. Wie heißt das? Gleisabschnitten. Gleisabschnitten, oder? Ja, man kann auch Blöcken sagen. Ja. Das ist alles ungefähr dasselbe. Ja, das Level 3 verzichtet auf Achszähler. Das ist spannend, weil die Achszähler, wie die Signale, die haben lange Kabel, die rausgehen ans Gleis, viel Kupfer. Ausfälle, das will man sich eigentlich sparen. Mhm. Und im Level 3 verzichtet man auf den Achszähler. Man hat dann eben aber ein neues Problem oder respektive wieder das alte, wenn der letzte Wagen abreißt, dann muss ich das feststellen, dass der liegen geblieben ist. Und das löst man dann neu auf dem Zug mit einer sogenannten Zugintegritätsmeldung. Okay. Mhm. Nochmal die Frage, ist es da immer noch so, dass man die Metalltafeln hat mit statisch definierten Blöcken oder ist es einfach so, dass um den Zug rum ein gedachter Block mit dynamisch mitfährt, in den kein anderer rein darf? Ich meine das mal irgendwo gehört zu haben, aber kann das sein, ich bin völlig daneben. Oh, also ich darf schon sagen, Level 3 ist auch noch für mich ein bisschen Zukunftsmusik und da weiß ich nicht ganz so genau Bescheid. Okay, aber das heißt eben dann auch andersrum formuliert, was ihr jetzt verbaut habt, insbesondere im Gotthard-Basistunnel, über den wir dann schwerpunktmäßig nachher reden, ist eben Level 1 und 2 vermutlich. Level 2, jawohl, Level 2. Mit Tafeln und Achtzählern. Okay, alles klar. Wie sieht's denn generell aus in der Schweiz mit ETCS? Ist die Gotthard-Basistunnel-Strecke irgendwie das erste oder ist das, wie weit ist da der Umbau oder Ausbau? Das ETCS, das hat eine lange Vergangenheit hier in der Schweiz. Es hat mal einen Piloten gegeben, Zoffingen-Sembach, ganz früh und dann war die erste, ich sag mal, produktive Strecke eigentlich Zürich-Bern, man spricht auch von der Neubaustrecke Madstetten-Rotrist und dort wird ETCS in der Schweiz erstmalig eingesetzt. Wir haben dort das Stellwerk geliefert, Alstom hat das RBC gemacht. RBC, was ist das? Das Radioblock-Center, also eigentlich der Teil, der die Funkkommunikation dann raus zum Zug macht. Ja, okay. Mhm. Es gibt die Neubaustrecke Madstetten-Rotrist, dann gibt es den Lötschberg-Basistunnel und neu auf der Gotthard-Linie eben die Projekte Altdorf, dann den Gotthard-Basistunnel selbst und weiter im Süden das Stellwerk Osonia mit dem RBC Claro dann. Mhm. Das sind die heute in Betrieb stehenden Level-2-Strecken. Mhm. Okay. Sind eigentlich die alten Zugsicherungssysteme als Backup noch installiert oder ist man inzwischen so weit, dass man dem ETCS so weit traut und da dann nichts Altes mehr hat? Auf der Neubaustrecke Zürich-Bern, da sind noch die alten Signale die Außensignale, die optischen, die sind noch dran, aber die will man jetzt zurückbauen, weil das hat einen ganz dummen Effekt. Wenn da am optischen Signal ein Faden kaputt geht, dann wirkt das eben zurück auf die Balise und das gibt dann eine schlechtere Verfügbarkeit. Darum nimmt man das Signal weg und am Schluss ist die Gesamtverfügbarkeit dann höher. In den anderen Level 2 Strecken, also Lötschberg und Gotthard, da hat man sich direkt entschieden, die Technik ist erprobt und man kann auf optische Signale verzichten. Also es gibt keine mehr fürs Level 2. Okay. Dann haben wir noch den Aspekt für den gesamten Korridor und ETCS in der Schweiz. Also wir liegen ja hier auf dem sogenannten Korridor A von Rotterdam nach Genua. Und da haben wir den Staatsvertrag, so dass wir das prioritär ausrüsten und da ist jetzt also gegen Ende 2017 ist die ganze Strecke mit ETCS ausgerüstet. Das ist in den bestehenden oder etwas älteren Strecken mit Level 1 Limited Supervision und in den Neubau- oder Highspeed-Strecken dann mit Level 2 der Fall. Gibt es irgendeine Vorhersage, bis wann die relevanten Fernstrecken in Europa alle ETCS sind, sodass eine Lok nicht mehr 5 verschiedene Zugsicherungssysteme installiert haben muss? Gibt's da Vorstellungen, Hoffnungen, Pläne? Ja, also ich habe jetzt den Korridor A im Kopf und das wäre eigentlich Ende 17 der Fall dann. Okay. Und wie viele solche Korridore gibt es noch? Es gibt, glaube ich, bis zu G. Okay. Die sind irgendwie eingeteilt von Nord nach Süd und von Ost nach West und dann raufnummeriert oder buchstabiert. Ja. Und Korridor A ist sozusagen der Pilot und alle anderen sind aber auch schon dran auszurüsten. Also bis, weiß ich, 2020 hatten wir da irgendwie einen halbwegs sinnvollen Stand. Ja, ich hoffe es doch, ja. Okay. Weil ich meine, das ist ja schon witzig, dass teilweise gerade zum Beispiel die ICEs sozusagen extra Platz brauchen, quasi, da sind keine Sitze eingebaut hinter den Lokführern, weil eben Platz drin ist für die zum Beispiel französische Zugleittechnik, in denen die nach Paris fahren. Ja, das ist ganz spannend und vor allem auch teuer, oder? Ja. Jedes einzelne Zugsicherungssystem auf der Lok, man spricht von 200.000 Euro pro System und wenn ich durch 3 oder 4 Länder durchfahre, brauche ich für jedes Land das entsprechende Zugsicherungssystem, das alte, oder? Und dann bin ich schnell mal bei 1 Million Euro pro Fahrzeug. Ja. Und das summiert sich wahnsinnig auf. Und in Zukunft wird man nur noch das ETCS haben und das kostet halt nur noch einmal 200.000 Euro und entsprechend günstiger wird das dann. Ja. Von der Wartung und Ausfall gar nicht zu reden, ne? Genau. Wie sieht denn eigentlich dann die Integration mit dem Stellwerk aus? Ich gehe mal davon aus, dass ETCS nicht mehr mit irgendwelchen mechanischen Stellwerken zurechtkommt, sondern man da halt ein elektronisches Stellwerk braucht, das halt dann, obwohl, wenn das ETCS sozusagen den Strom am Signal misst, dann müsste das ja auch mit Analogtechnik klarkommen. Ja, also es gibt ETCS-Ausrüstung, also auch Level-2-Ausrüstung, die auf Relais-Stellwerke angewendet wird. Man hat dann einfach die Signale, die man abgreift und daraus elektronische Fahrerlaubnis generiert und rausschickt zum Zug. Das ist schön, aber nicht wahnsinnig effizient, weil all die Benefits vom Level 2, die habe ich dann erst so richtig, wenn ich ein elektronisches Stellwerk habe mit Mehrblocksignalisierung etc. Das wird dann besser und noch effizienter wird es dann, wenn ich oben drüber eine Leittechnik habe, die auch all die Informationen, die der Zug zurücksendet, direkt verarbeiten kann. Also typischerweise, wenn der Zug in eine Bremskurve gerät, gegen ein rotes Signal, dann kann man das heute quasi früher erkennen, also 45 Sekunden bevor der in die Bremskurve gerät und da entsprechende Fahrstraßenanstöße bereits früher laufen lassen. Das führt im Allgemeinen dazu, dass der Zug dann nicht stillsteht am roten Signal, sondern dass die Fahrstraße weiter verlangt wird und das Licht auf grün schaltet, respektive halt die Fahrerlaubnis auf den Zug geschickt wird. Beziehungsweise, dass man einfach früher schon die Leistung rausnehmen kann und dann langsamer runterrollt und weniger Strom braucht. Richtig. Und dann sind wir schon irgendwie bei der Länge der Fahrstraße oder wie viele Signale sind auf grün. Ja. Und das ist dann automatisch auch Durchsatz, weil wenn ich viele Signale habe vor dem Zug, die grün zeigen, dann ist das viel reservierte Strecke und das ist eigentlich das Gegenteil von Durchsatz, oder? Das beschränkt dann die Anzahl Loks oder Züge, die über den Abschnitt gehen. Also möchte ich eigentlich so kurze Fahrstraßen wie möglich, dass ich den Durchsatz raufschrauben kann, aber ich möchte natürlich auch, dass der Zug innerhalb der Fahrstraße immer die maximale Geschwindigkeit fährt. Ja. Das ist also ganz spannend, das genau abzustimmen. Hintergrund ist, dass in einem Block, für den es ein grünes Signal gibt, halt immer nur ein Zug drin sein kann. Und wie du sagst, je mehr grüne Blöcke du hast, desto mehr Strecke gibt es, wo nur ein Zug sein kann und das reduziert den Durchsatz. Genau so ist das. Ja. Aber das heißt ja dann eben genau, dass so ein Stellwerk eigentlich mehr macht als ein Stellwerk. Ne? Ein klassisches Stellwerk sorgt ja eben nur dafür, dass Signale gestellt werden und zwar auf eine Art und Weise, dass eben Fahrstraßen sicher frei sind und dass eben nicht ein Gleis in ein anderes die Weiche reingestellt ist, wo da, ne, also so von Seite reinkommen. Und jetzt muss ja im Prinzip die Leittechnik jeden Zug sozusagen mitrechnen, weil jetzt ja die Leittechnik dem Zug sagt, wie schnell er fahren muss. Also muss quasi jeder Zug simuliert oder virtuell in der Leittechnik fahren. Ja, genau. Also wir sprechen da von Prognose und Prognosezeiten. In der Schweiz meldet der Zug alle 6 Sekunden seinen Ort und seine Geschwindigkeit zurück. Mit diesen Informationen kann ich jetzt das ganze Netz berechnen und vorhersagen, wann die Züge wie kreuzen und kann auch Optimierungen vornehmen. Ja. Also ich kann die einen Züge etwas verlangsamen und dann früher wieder beschleunigen lassen, anstatt dass sie gegen ein rotes Signal fahren und dann anhalten müssen. Das ist aber streng genommen nicht Teil des ETCS-Standards, oder? Das ist richtig, das ist dann auf Ebene der Leittechnik, die über dem Stellwerk und über dem ETCS liegt. Okay, und nur um da den Kreis zu schließen, das ist das, was Thales auf der Strecke, Zürich-Bern gebaut hat? Im Lötschberg haben wir das, okay, die Leittechnik gebaut, die dann wirklich auch die Geschwindigkeit der Züge optimiert. Zürich-Bern haben wir nur das Stellwerk gebaut und beim Stellwerk geht es nur um die Sicherheit, okay, also eben keine Flankenfahrten, wie du vorhin gesagt genau, hast, von der Seite, keine Gegenfahrten und keine Kollision von hinten. Ja, okay. Auch irgendwann noch ein spannendes Thema, diese ganze Leittechnik und Optimierung. Genau. Sind die Daten auf dem GSMR eigentlich sinnvoll verschlüsselt? Ja, sind sie. Genau, das ist ein Standard überhaupt mal und dann haben wir eine gute Verschlüsselung dort drauf, die als sicher betrachtet werden kann. Also es kann kein Angreifer von außen kommen und im Worst Case halt einfach allen Zügen ein grünes Signal für maximal 32 Kilometer schicken und dann stehen eigentlich 2 Züge parallel und vorne gibt es eine Weiche, die auf das gleiche Gleis mündet. Das wäre so quasi der Super-GAU, oder? Ja. Aber Verbindung, die Kommunikation ist verschlüsselt und darum kann das nicht geschehen. Das heißt, die Verschlüsselung hat man da auch aktualisiert verglichen mit dem ursprünglichen GSM, weil die ist ja inzwischen alles komplett geknackt. Ne? Ja, es ist ein etwas komplexeres Verfahren als nur Triple DES. Ja, genau, okay. Ja. Nochmal kurz, bevor wir über den Gotthard-Basistunnel reden, nochmal zu den Balisen. Können die prinzipiell beliebige Daten übertragen? Klar, also sie müssen natürlich im Standard irgendwie definiert sein, damit die Technik auf der Lok das versteht. Aber prinzipiell wäre sowas auch über die Zeit dann erweiterbar. Also ja, grundsätzlich der ETCS-Standard ist in Bewegung. Man hat dort den neuen Level 1 LS Limited Supervision eingeführt und hat quasi neue Pakete, neue Werte reingebracht, um diese Überwachungen, die nicht ganz so streng sein müssten für draußen auf der Gartenstrecke, neu einzuführen. Also ja, das ist möglich. Man kann sogar im sogenannten Paket 44 für die alten Zugsicherungssysteme Werte mitgeben. Also in der Schweiz wird das so gemacht, dass heute die ZUB- und Signum-Werte, die werden nicht mehr über Magnete und Spulen übertragen, die werden bereits auch schon durch Balisen übertragen und werden dann einfach durch den ETCS-Rechner durchgeschickt bis hin zum alten System. Und das ist auch ein bisschen die Migrationspolitik des Schweizer Bahnnetzes. Man geht dann irgendwann weg von dem alten Zugsicherungssystem, hat aber im ganzen Netz schon die Balisen liegen und braucht eigentlich nur noch die neuen Telegramme dort reinzutun. Und man hat alle Fahrzeuge bereits ausgerüstet mit den richtigen Lasern und ETCS-Rechnern, und auch an den Signalen überall draußen liegen schon die Balisen. Nochmal, was ist der Grund, warum man die alten Signale über die neuen Balisen überträgt? Weil man muss ja trotzdem in der Log Equipment haben, um die Signale von den Balisen zu empfangen. Also man braucht da trotzdem ETCS-Equipment. Ja, genau, das ist die Migrationspolitik halt und der Zeitpunkt des Wechsels. Die ganze Schweiz, das ganze Netz kann nicht von einem Tag auf den anderen umgestellt werden. Einerseits die Signale nicht und die Lokomotiven nicht. Darum wird da eine Übergangszeit gemacht, die hat irgendwie vor 5 Jahren begonnen und die geht dann noch ein paar Jahre weiter, so dass man das ganze Schweizer Netz Schritt für Schritt migrieren kann. Okay. Gut, dann lass uns mal über den Gotthard-Basistunnel reden. Der Tunnel an sich, wer sich da im Detail dafür interessiert, kurz Eigenwerbung, eine der ganz frühen Omega-Tau-Episoden, unsere erste Reise, die wir gemacht haben, war ja damals in die Baustelle vom Gotthard-Basistunnel, war unsere erste Episode, wo wir mit 4 Gästen geredet haben, verschiedene Leute, eben jetzt aus Sicht des Bauens, und da haben wir über die Eisenbahn und Leittechnik überhaupt nicht geredet, weil da gab es noch keine. Das heißt, wir sollten vielleicht jetzt mal anfangen mit einem kurzen Überblick über die Gleis-, Stellwerks-, Leittechnik, die im Gotthard-Basistunnel verbaut ist. Jawohl, also das ganze Basistunnel, das hat ja grundsätzlich 2 Röhren, ein Ostrohr und ein Westrohr. Und wir haben die Anforderung, dass das Tunnel einseitig betrieben werden können muss. Das heißt, wenn irgendwo ein Brand wäre, dann muss die andere Seite weiter funktionieren. Das ist also grundsätzlich, sind alle Stellwerksräume getrennt nach Ost und West, und es gibt 2 Stellwerke für jedes Rohr 1. Und auch mit den Stromeinspeisungen ist es so, dass jedes Stellwerk eigentlich von Ost und West gespeisen wird, so dass wir da eine extrem hohe Ausfallsicherheit haben. Es gibt dann im Norden und im Süden, in der Vorportalzone, gibt es jeweils auch noch ein Stellwerk. Das bedeutet also, es sind total 4 Stellwerke. Die Vorportalzonen werden gebraucht, um dort die Güterzüge abzustellen. Der schnelle Reisezug überholt dann die Güterzüge, und dann nachher schwenken die Güterzüge auf die Strecke ein und können dem Reisezug folgen. So ist grundsätzlich das Betriebskonzept mal angedacht. Jetzt über den 4 Stellwerken haben wir eine ETCS-Ausrüstung, also das Radioblock-Center, das dann die Fahrerlaubnisse generiert und rausschickt zum Zug. Über den Stellwerken und dem ETCS gibt es eine Leittechnik, dort wo also der Fahrdienstleiter dran arbeitet und den Zuglauf überwacht. Auf dieser Leittechnik werden die Fahrwege geplant grundsätzlich und auch alle die Informationen, die der Zug rückmeldet, also insbesondere auch ETCS, wird dort angezeigt. Dann gibt es eben auch noch die Nachbarprojekte. Im Norden ist das Stellwerk Altdorf. Dort gibt es also auch ein Stellwerk mit einem RBC. Ebenso im Süden das Stellwerk Osonia mit dem RBC Claro dran. Und das bedeutet also, auf der Strecke haben wir 2 RBC-Handover Also Übergang eigentlich in der Streckenzentrale. Das war neu jetzt für die Schweiz und haben wir speziell auch früher geprüft, um Risiken zu minimieren. Mhm. Nochmal zum Verständnis, wenn du sagst, es gibt da 4 bzw. 6 Stellwerke, das heißt eben gerade nicht, dass in den Stellwerken, wenn man so will, Leute sitzen, die sozusagen eigenständig irgendwelche Weichen und Signale stellen, sondern das sind eigentlich, also gesteuert wird das alles von dem Fahrdienstleiter im Verkehrs, wie hast du gesagt, wie heißt der Begriff? Verkehrsleitzentrum? Nee, wie heißt man das, wo der Fahrdienstleiter sitzt? Ja, Verkehrsleitzentrale. Okay. Das heißt, was passiert dann noch in den, was sind die Stellwerke dann? Was passiert da? Das sind Rechnerräume. Okay. Da ist eigentlich niemand mehr vor Ort. Ja. Das ist ein Rechnerraum, gut gekühlt und etwas laut. Dort will man nicht hin und bedient wird das von der Südseite aus des Tunnels. Da ist die Bedienzentrale und das funktioniert dann alles automatisch ferngesteuert. Man hat sozusagen verteilte Rechnerinfrastruktur aus Redundanzgründen, aber trotzdem einen zentralisierten Arbeitsplatz, wo dann sozusagen die eigentliche Kommandoerstellung und die eigentliche Kontrolle passiert. Genau, so ist das, ja. Gut. Was ist das Problem bei dem Handover? Das ist so, muss ich so ähnlich vorstellen, wie wenn ein GSM-Funkgerät einen neuen Turm findet, oder passiert da mehr? Es passiert schon mehr. Du hast jetzt quasi den Antennenwechsel angetönt, aber es ist hier dann wirklich eine andere Zentrale, zu der die Verbindung ist von der Lok aus, und die neue Zentrale generiert dann die Fahrerlaubnis. Und im Übergang muss halt einerseits der Zug fahren können, ohne dass er irgendwie eine Bremskurve hat, ohne dass er bremsen muss, so dass er mit der maximalen Geschwindigkeit von 200 durchziehen kann. Und dann ist das halt auch für hier uns in der Schweiz etwas Neues. Wir haben noch nicht so viele RBCs in der Landschaft rumstehen. Also das war eigentlich der erste Nachbarzentralen oder RBC-Handover, den wir hier implementiert haben. Okay, also im Prinzip geht es einfach darum, dass die Fahrerlaubnis dessen, wo man rausfährt, quasi die konsistent ist mit der Fahrerlaubnis von dem RBC, in das man reinfährt, sodass quasi beim Übergang keine Sprungfunktion passiert, sozusagen. So ganz bildlich gesprochen. Ja, genau. In Tat und Wahrheit ist es so, dass einerseits die Stellwerke verbunden sind, aber auch die RBCs, und die Fahrstraße, die wird vom einen Stellwerk ins andere reingestellt. Und die Stellwerke tauschen sich aus, die RBCs tauschen sich aus. Und so kann eigentlich das neue RBC, kann schon dem alten RBC sagen, wie weit der Zug dann in Zukunft fahren darf. Und am Schluss entsteht eine durchgängige Fahrt, wo wir nicht mehr merken, dass der Zug solche komplexen Wechsel macht, die aber im Hintergrund tatsächlich da sind. Ich bin in der Fliegerei, wo der Controller vom Zielcenter beim Controller vom verlassenen Center anruft und dem schon mal sagt, hey, in Stuttgart ist gerade Stau, da müssen alle ins Holding, sagt dem Flieger doch schon mal so langsamer tun. So ähnlich. Genau so ist das, nur maschinell jetzt zwischen zwei Computern, dass da keine Missverständnisse mehr entstehen. Es gibt ja für den Gotthard-Basistunnel und wahrscheinlich für andere Tunnels auch logischerweise irgendwelche Unfall-Evakuierungsszenarien, und ich muss ein Zug ja vielleicht auch mal rückwärts fahren, um an den nächsten Tunnelausgang zu kommen. Genau, jawohl. Also grundsätzlich mal so, der Tunnel ist ja an die 60 Kilometer lang. Ja. Es gibt in der Schweiz die Vorschrift, dass ein Tunnel nicht länger als 20 Kilometer sein darf, weil dann ist er nicht mehr sauber zu evakuieren. Die Züge brauchen dann zu lange, bis sie draußen sind. Jetzt hat man innerhalb des Tunnels nach dem ersten Drittel und nach dem zweiten Drittel hat man eine Nothaltestelle gemacht. Und hat dann gesagt, dort ist nicht mehr Tunnel, dort ist eine Station. Und das teilt den Tunnel dann in jeweils quasi 3 Abschnitte ab, die kleiner sind als die 20 Kilometer. Und erst so wurde es überhaupt möglich, den ganzen Tunnel zuzulassen. Klingt sehr kreativ. Genau, das ist es schon auch. jetzt zum Evakuieren ist es so, dass wir rückwärts fahren. Ja, das ist etwas außergewöhnlich in der Bahnwelt, weil der Lokführer, der sitzt vorne, normalerweise schaut er vorne raus und dort fährt er auch hin. Ja. Bisher war es immer so, dass jemand auf dem Zug Schluss sein musste, der Lokführer musste mit dem Funkkontakt haben und dann durfte rückwärts gefahren werden im Rangierbetrieb und das mit maximal 40. Jetzt für den Evakuationsfall ist das aber irgendwie nicht der Fall, dass man da Leute auf den Zugschluss bestellen kann und dann dieses Verfahren anwendet. Darum fahren wir rückwärts im ETCS-Mode Reversing. Mhm. Da sind dann spezielle Bedienhandlungen vorzunehmen vom Lokführer und er kann dann von der Zugspitze den Zug sicher rückwärts bewegen. Also mit anderen Worten, er kriegt ETCS-Streckenfreigaben und fährt da eigentlich blind. Genau so ist das. Also genauso blind, wie er vorwärts fahren würde. Nämlich, dass das ETCS und das Stellwerk sichern den Fahrweg. Genau. Ja, klar. Genau. Und das Problem ist ja aber an der Stelle ein bisschen die Empfangseinrichtung für die Signale der Balise ist jetzt ja am Ende des Zugs. Das heißt, der Zug fährt schon in einen Block oder in einen Gleisabschnitt ein, in den er möglicherweise nicht rein darf, weil der Erkenner, dass er nicht rein darf, am Ende des Zugs ist. Ist das irgendwie noch ein Problem? Gibt es da andere Limits oder Durchrutschwege oder irgend sowas dann? Es gibt rückwärts, gibt es andere Limits. Ja, also grundsätzlich fahren wir auch innerhalb der verschlossenen Fahrstraße. Da müssen also auch quasi für rückwärts müssen die Signale auf grün stehen. Yeah. Wir rechnen dann quasi die Zuglänge in die andere Richtung mit dazu, halt für die Rückwärtsfahrt. Außerdem zählen wir mal 1500 Meter Sicherheitsabstand sowieso mit dazu. Ja. Und dann, je nachdem, wie weit der rückwärts fährt, vergrößert sich auch der Sicherheitsabstand nochmal etwas. Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche speziellen Features in der ETCS-Installation in diesem oder generell in Tunneln? Es gibt für den Lokführer Anzeigen von stromlosen Strecken. Das habe ich typischerweise, wenn zwei Fahrleitungsabschnitte da sind und die Einspeisung überlappt, dann wird das auf dem ETCS angezeigt. Es wird auch angezeigt, dass er in einem Bereich ist, in dem er nicht anhalten sollte. Weil er da nicht mehr wegkommt? Nein, weil es einfach grundsätzlich ein Problem für die Sicherheit ist, mit einem Zug in einem Tunnel anzuhalten. Rein schon von der Evakuierung her möchte man vermeiden, dass sich der Zug dann im Tunnel befindet und dort auch anhält. Darum die Nicht-Anhaltezone, so dass der eigentlich rausfahren sollte. Okay, dieses Nicht-Anhalte-Thema hatte jetzt nichts mit diesen stromlosen Zonen zu tun. Nein, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Okay, das gibt's, habe ich hier auf Strecken auch schon gesehen, dass quasi auch wenn ein Fahrgast die Notbremse betätigt, auf diesen Bereichen, die dann ignoriert wird und man weiterfährt, bis halt an einer Stelle, wo man sinnvoll, wo zum Beispiel die Rettungskräfte dann zugreifen können. Genau, das heißt Notbremse, Überbrückung. Genau. Haben wir im Tunnel auch und die fahren dann bis zur Nothaltestelle, entweder im Tunnel drin. Ja. Dort haben wir dann verschiedene Mechanismen für den Evakuationsfall. Also schlimm ist es ja, wenn der Zug brennt, dann werden automatisch durch die Tunnelreflexe, wir sagen, der Tunnel hat Reflexe auf den brennenden Zug, werden automatisch Rauch abgesogen, Türen geöffnet vom Stollen von der Seite, dass die Passagiere flüchten können. Es wird Licht angeschaltet und es gibt automatische Lautsprecherdurchsagen, wo sich die Personen hinbegeben sollen. Okay, das ist also vollautomatisiert. Genau. Okay, interessant. Und weil du gerade sagst, es wird Licht angemacht, das heißt im Umkehrschluss, es ist sonst dunkel. Ja, grundsätzlich ist es so, dass es im Tunnel drin dunkel ist. Du hast Licht im Zug drin, aber sonst ist es angenehm, wenn es außenrum dunkel ist. Ja. Angenehm, da meine ich jetzt wahrscheinlich auch für die Fahrgäste, weil die auch gar keine Wand mehr sehen dann. Genau, und für den Lokführer auch, ja. wenn da alle 50 Meter ein Lichtblitz von einer Lampe vorbeihuscht mit 200, dann kriegst du den Tunnelkoller. Darum lieber ausschalten und dann ist es angenehmer für den Lokführer. Ja, okay. Jo, dann lass uns mal über sozusagen deinen eigentlichen Job reden, nämlich das Testen von dem Ganzen. Erklär doch mal ein bisschen so deine Rolle. Also was testest du, was muss überhaupt getestet werden, nachdem oder vielleicht auch bevor das System installiert ist? Einfach mal so Big Picture. Also grundsätzlich testen wir alles, was neu ist und alles, was sicherheitsrelevant ist. Wir haben mehrere Dinge im System, die nicht neu sind. Also zum Beispiel Anbindung der Achszähler draußen, das machen wir schon seit Jahren, da ist nichts neu dran, das muss ich nicht testen. Aber neue Funktionen, wie zum Beispiel diese Reflexe, Tunnelreflexe, das haben wir ausgiebig getestet und auch in puncto Sicherheit haben wir viele Tests gemacht, besonders um Weichen rum, Geschwindigkeiten um Weichen rum sind wichtig, im Fall von Ausfällen, dass das System immer zur sicheren Seite kippt, machen wir da Tests. Grundsätzlich ist es so, dass wir beginnen mit der Spezifikation, die erstellt wurde. Wir analysieren die und probieren uns vorzustellen, wo gibt es da Fehler oder unsichere Zustände drin und machen quasi ein Testdesign, ein Testplan, wo wir entwerfen, wo wir überall testen wollen. Natürlich gibt es auch viele Sicherheitsdinge, die wir überhaupt testen müssen. Das ist stark reguliert hier im Eisenbahnumfeld. Alles, was irgendwie projektiert werden kann, also speziell jetzt für diesen Bahnhof oder dieses Tunnel so eingestellt wird, jeder Wert, der muss durch einen Werktest abgeprüft werden. Müssen wir also grundsätzlich machen. Auf der höher liegenden Ebene von der Leittechnik, dort wird es dann bald mal dynamisch, wenn die Züge fahren. Und dort ist dann nicht mehr jeder einzelne Test vorgeschrieben, weil es zum Teil auch Systeme sind, die dann nicht mehr direkt Sicherheitsverantwortung haben. Trotzdem wollen wir ja, dass der Betrieb flüssig geschieht und wir darum testen, dass wir eine höhere Verfügbarkeit haben und eine saubere Abwicklung des Betriebs. Darum testen wir diesbezüglich auch. Das heißt also, dein Job in dem Kontext war jetzt sozusagen das Testen des ETCS-Systems als Blackbox. Also mit anderen Worten, du hast jetzt nicht angefangen und hast irgendwo eine Balise ausgebaut, hast da irgendwie Strom angeschlossen und mit dem Oszilloskop geguckt, ob die Balise funktioniert, beziehungsweise äquivalent irgendwie ein Stück Software genommen und Unit-Tests geschrieben. Nein, richtig. Also in der Testpyramide gibt es diese Tests, alle, die du jetzt angesprochen hast. Ja. Die sind aber in unterliegenden Schichten bereits gelaufen. Es gibt sogenannte Typenzulassungen, wo die Typen zugelassen sind. Und dort brauche ich dann nicht mehr die einzelnen Tests zu machen. Wir haben dann auf höher liegenden Ebenen geprüft, also betriebsnah mit ja. fahrenden Zügen. Und sind dann mit der eigentlichen Benutzerbrille quasi vom Fahrdienstleiter sind wir hingegangen und haben die Fehler aus dem System rausgebracht. In welchem Zusammenhang, weil du gerade das Wort Zulassung erwähnt hast, in welchem Zusammenhang steht denn da Testen und Zulassung? Habt ihr da getestet, habt das protokolliert und habt das dann dem Schweizer Bundesamt für Verkehr okay. müssen wir die vorlegen und dann Je nach Fall erreichen wir für die generische Software des Stellwerkes eine Typenzulassung. Ja. Das heißt, ich muss dann die Grundsoftware vom Stellwerk nicht mehr jedes Mal neu zulassen, sondern ich kann nur noch einen Werktest machen für den spezifischen Bahnhof. Und das reduziert halt den Aufwand, respektive wenn ich schon was geprüft habe x-mal, dann muss ich es nicht mehr zusätzlich prüfen, weil es im Typen drin bereits geprüft ist. Klar. Waren dann Bundesamt für Verkehrs Leute da auch mit dabei oder haben die sich rein auf den Paper Trail quasi verlassen? Beides. Also die haben Stichproben genommen bei mir in Zürich im Labor vor Ort, haben geschaut, wie wir arbeiten, und sich das Labor, die Infrastruktur angeschaut. Dort im Labor, da sind alle Stellwerke aufgebaut, der ETCS ist aufgebaut, die Leittechnik ist aufgebaut, wir haben einen Zugsimulator. Die Kollegen wollten das sehen, wir haben das vorgestellt und konnten sich darum ein Bild machen, was wir effektiv tun. Und nachher haben wir selbstverständlich all die zugehörigen Papiere dann eingereicht, um die Sicherheit der Systeme nachzuweisen. Ich stelle gerade fest, dass die Luftfahrt einen Vorteil hat in der Schweiz, weil das Bundesamt nämlich einen schöneren Namen hat. Das heißt der Bundesamt für Zivilluftfahrt. Da gibt es die schöne Abkürzung BATZL. Das klingt irgendwie besser als BAF. Ja, wir sprechen dann vom BAV. Okay. Das geht auch noch knapp. Ja, okay. Du sagtest gerade Labor. Ja, genau. Ihr habt da quasi die gesamte oder Teil der Infrastruktur nachgebaut. Jawohl, also besonders die Innenanlage, also der Teil, der dann softwarelastig ist, den haben wir nachgebaut. Und die Außenanlage ist dort wirklich nur simuliert, aber auf der Innenanlage ist die echte Software drauf. Wir mussten dann auch noch die Nachbarstellwerke aufbauen und simulieren zum Teil, weil ein Zug, der kommt mit einer gewissen Geschwindigkeit angefahren, der startet nicht einfach da plötzlich auf der Grenze auf, sondern der kommt angefahren und ich will den dann eigentlich mit der maximalen Geschwindigkeit übernehmen und darum haben wir die Nachbarprojekte auch bei uns im Labor gebaut, so dass eigentlich die Strecke, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Schweizer Geografie eingehen, bei uns im Labor von Brunnen, Schweiz, also das ist so irgendwo am Vierwaldstätter See in der Mitte der Schweiz, beginnt eigentlich mit dem Anteil von Level 0, wo der Zug also nach bisheriger Zugsicherung überwacht ist, dann in Brunnen oder südlich von Brunnen den Wechsel nach Level 2 macht, bis Altdorf und dann kommt dann eigentlich schon Erstfeld respektive der Gotthard-Basistunnel, die 60 Kilometer. Dann geht es im Süden raus bei Bodio-Biasca und dann noch weiter bis kurz vor Bellinzona fährt der im Level 2. Und das ist dann auch gerade das Ende unserer Level 2-Strecke, also unseres Simulationsumfangs, sind dann, ich sag mal, gute 100, 120 Kilometer, wo unser Simulationsperimeter ist. Das heißt, ihr habt quasi die Original-Leittechnik, die Original, es wird quasi der Zugsimulator tut so, wie wenn, da wird wahrscheinlich also tatsächlich Original-zugseitiges System installiert sein. Aber ihr habt jetzt ja da nicht, oder habt ihr da auch alle Balisen dann, oder wie detailliert muss man sich diesen Nachbau vorstellen? Was wird alles gemockt aus Sicht eines Testers? Ja, wir haben tatsächlich alle Balisen, die im Level 2 sind. Außerhalb des Level 2 haben wir nur die fürs Level 2 relevanten Balisen. Das bedeutet also so Anmeldebalisen, die gut mal 10, 15 Kilometer vor dem Level 2 sein können, haben wir auch noch mit simuliert. Und das ist dann der Simulationsperimeter. Ganz spannend ist die Bergstrecke vom Gotthard. Dort gibt es noch Relaisstellwerke. Die haben wir auch speziell simuliert, so dass man mit der Leittechnik auch Züge über den Gotthard fahren lassen kann. Und dann speziell dort, wo der Zug wieder runterkommt auf die Basisstrecke, das gibt dann so einen sogenannten Einfädelprozess, oder? Ja. Ich habe Züge von oben und Züge von dem Basistunnel. Und da ist es eben wichtig, dann auch für die Leittechnik, dass die Züge wieder sauber eingefädelt werden können. Darum haben wir auch die Bergstrecke mit simuliert. Das heißt, du hast einen Großteil deiner Tätigkeit, die du mit dem Gotthard-Basistunnel zu tun hattest, wahrscheinlich erstmal im Labor verbracht, bevor du dann an den richtigen Tunnel gegangen bist. Ja, genau. Also 2008 habe ich begonnen mit dem Projekt und wir haben bis und mit 2013 eigentlich nur Papier respektive dann Laborarbeit gemacht. Ja. Und das war dann ganz spannend. Ende 2013 sind wir rausgegangen ins Tunnel, haben die Software dort installiert und in Betrieb genommen Und dann ging es eigentlich los mit der Testerei. Wir haben was gemacht, was man eigentlich sonst nie macht. Wir haben eine erste elektrische Fahrt gleichzeitig gemacht mit der ersten ETCS-Fahrt. Normalerweise fährt man zuerst einfach mit dem Zug rein und prüft ab, ob da der Strom auf der Fahrleitung drauf ist, yeah. ob es zuverlässig ist, ob es über die ganze Strecke versorgt ist mit Strom. Und dann erst in einem zweiten Schritt prüft man das ETCS. Wir haben aber gedacht, ja, wir haben schon Fahrleitungen und ETCS mehrfach in Betrieb genommen, also legen wir das zusammen. Und tatsächlich, was war es, 5. Dezember 2013, die Lok hingestellt, aufgestartet und eigentlich auf Anhieb Verbindung gehabt mit allen Systemen. Einen kurzen Schluckauf hat es gegeben, weil man die Lok dorthin geschleppt hat mit dem Diesel. Die Fahrleitung außerhalb des Tunnels war noch nicht da. Mhm. Und man hat die Lok dann halt reingemogelt ins Level 2 und aufgestartet. Und zuerst hat die sich natürlich mit der Strecke Mattstetten-Rotrist verbunden und die hat gar nicht gemerkt, dass man jetzt im Gotthard drin ist. Dann musste der Lokführer zwei kleine Spezialgriffe machen, einen Neustart, und dann hatten auch die Lok gewusst, dass wir im Gotthard sind. Und ab da an ist eigentlich das System problemlos gelaufen. Mhm. Einer meiner Hörer hat irgendwie gemeint, dass auf den Bildern auf Twitter vor allem Diesel-Loks drauf waren, und er hat dadurch gemutmaßt, dass eben die ETCS-Installation mittels Diesel-Loks getestet wurde, und fragt, warum. Du sagst jetzt aber, nee, das waren Elektro-Loks, man hat die Diesel-Lok nur zum Herschleppen der E-Loks verwendet. Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Zu den einen Zeitpunkten war die Fahrleitung ausgeschaltet, weil zum Beispiel in der Vorportalzone, die noch gar nicht montiert war, mhm, oder weil Arbeiten dran stattgefunden haben. Dort hat man tatsächlich mit Diesel-ETCS gearbeitet. Das war auch ganz schwierig, in der Schweiz solche Loks zu kriegen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt gab es 5 Stück in der Schweiz und die waren alle gut gebucht. Yeah. Und wir mussten so eine haben, um diese Zonen in Betrieb zu nehmen. Und dann gab es auch die Zonen, wo der Strom schon verfügbar war. Dann hat man also tatsächlich die E-Loks dorthin gestoßen mit dem Diesel und dann Bügelpantograph rauf und dann ist man elektrisch gefahren. Mhm. Bügelpantograph, Laiendeutsch, Stromabnehmer. Stromabnehmer, genau. Genau. Ihr seid in der Schweiz wahrscheinlich so ähnlich wie in Deutschland, was die Bahn angeht, dass also es sehr viele, sehr fantasievolle Begriffe gibt. Alles fachchinesisch, genau. Jetzt bist du ja sozusagen, also wie du selber gesagt hast, zweiter Bildungsweg Informatiker, aber das gilt ja trotzdem. Bist ja trotzdem Informatiker. Ja, genau. Softwareingenieur. Hast du jetzt da einen speziellen Fokus auf Software-Testen gehabt? Oder also klang ja eigentlich nicht so, ne? Ja, also die Fantasie braucht es schon dazu. Wir haben eben, wie gesagt, die Spezifikation analysiert und dann überlegt, wo können da überall Fehler sein in den Entwicklungen. Eben typischerweise, wo etwas neu entwickelt ist oder wo es Schnittstellen gibt. Immer dort sind so Punkte für Unsicherheiten. Und die haben wir halt auf dem Papier gezielt gesucht und dann auch abgetestet. Das heißt, da hilft einfach das strukturierte Denkvermögen eines Informatikers, auch wenn es gar nicht jetzt darum geht, sozusagen wirklich Programmcode als solchen zu testen. Genau. Das reine Informatikerdenken hilft halt schon, um zu erkennen, wo die Fehlerherde dann sind und, ja, und dann auch gezielt darauf zuzugehen. Was nimmt man da für Techniken? Gibt es da sowas wie Fehlerbaumanalysen oder FMEAs? Oder ich meine, man kann ja nicht einfach nur so ein wahrscheinlich 1000-seitiges Dokument von so einer Speck durchlesen und darüber 3 Wochen meditieren und dann irgendwelche Ideen haben. Das muss man ja irgendwie strukturiert angehen. Ja, genau. Es gibt die Fehlerbaumanalyse. Die wird aber vermehrt im Zuverlässigkeitsbereich dann eingesetzt. Wir sind mehr hingegangen mit Kombinatorik. Mhm. Das heißt, welche Modes habe ich zu welchen geografischen Punkten, und das gibt dann so neuralgische Stellen, die weit interessanter sind zu testen, also irgendwo rund um die Weichen rum, als auf der Strecke, wo es stur geradeaus geht. Das heißt, ihr habt dann auch schon, also weil die Spezifikation, die ihr da bekommen habt, die ist ja vermutlich wie alle Spezifikationen ein großes Word-Dokument mit vielen Überschriften und Unterüberschriften und viel, viel, viel Text, aber eigentlich ganz wenig Formalität. Also man kann ja da nicht jetzt, einen Compiler oder ein Analysewerkzeug draufsetzen und sagen, finde da mal Löcher in der Kombinatorik. So formal sind die ja in aller Regel leider nicht. Ja, das ist richtig. Wir verwenden etwas mehr als Word. Also da wird schon eine ja, Datenbank, genau DOS, verwendet, um die Spezifikation zu schreiben und auch mit den Tests zu verlinken und die Herkunft genau zu kennen, um dann am Schluss den Nachweis zu machen, dass alles abgetestet ist. Aber richtig, wie du sagst, es gibt keine mathematische Formel, um den richtigen Tests zu finden und um die festzulegen, sondern das ist halt Erfahrung und Gespür, die man dann anwenden muss und dort, ja, nicht esoterisch, aber es geht schon in den Bereich, da scheiden sich dann die Geister, wo will ich jetzt testen, ja, und mein Aufwand reinstecken und wo lasse ich es dann eher bleiben und bleiben lasse ich es dort, wo es dann geradeaus geht und wo schon zig andere getestet haben in Vorprojekten, ja, dort teste ich dann nicht mehr, sondern fokussiere mich auf die neuen Funktionen. Ich reite auch deshalb so ein bisschen drauf rum, weil wir gerade, also bei mir jobmäßig, ein System versuchen zu entwickeln, wo man eben solche Spezifikationen etwas formalisierter machen kann. Und im Gegensatz zu DOS halt auch ein bisschen solche Prosa-Texte, mein DOS ist ja nichts anderes als nummerierte Prosa-Absätze, ne? Wo man das ein bisschen auch mit formaleren, teils mathematischen Strukturen anreichern kann und dann eben zum Teil solche Sachen halt vielleicht auch automatisiert finden kann. Weil man dadurch eine bessere Zuverlässigkeit oder zumindest mehr Effizienz in die Systemspezifikation kriegt. Das tönt theoretisch gut. Genau. ist sicher auch spannend für mich als Tester, aber ich möchte das selbst sehen. Ich möchte selbst testen. Und wenn wir haben Testautomaten, die uns, stupide, wiederholende Dinge abnehmen. Das finde ich gut, wenn das automatisiert ist. Ja. Aber für Dinge, die wir wirklich selbst sehen wollen, da haben wir immer in Zweierteams gearbeitet, ja, und mit geschriebenen Skripts, mit Testfällen sind wir dann hingesessen, ja, und wir haben eigentlich so Use Cases basiert, ja, die Dinge dann abgeprüft und geschaut, was denn da rauskommt. Und wir haben auch einbeziehen müssen, dass wir während dem Testen permanent wieder neu lernen, wie das System jetzt wirklich funktioniert. Weil wenn du die Spezifikation vor dir hast, ja schön, aber das System funktioniert dann immer irgendwie anders, als du es aus der Spezifikation verstanden hast. Klar. Darum haben wir da auch Zyklen eingebaut, wo sich dann die Testfälle wieder verbessert haben, ja, nach dem neuesten Wissen halt. Ich meine, die Analogie, die wir halt so ein bisschen verwenden, ist die der Softwareentwicklung. Ne? Ich meine, du hast auf der einen Seite eine Programmiersprache, mit der beschreibst du Dinge, die erlaubt dir schon mal bestimmte Fehler nicht. Du kannst kein Int und ein Boolean addieren. Dann hast du einen Compiler, der überprüft dir vielleicht auch nochmal bestimmte Sachen. Aber nichtsdestotrotz musst du trotzdem noch von Hand Testfälle schreiben, weil du eben nicht alles automatisieren kannst, weil du nicht die gesamte Anforderungssemantik da irgendwie aus dem Programm rauspopeln kannst als Analysetool. Das geht nicht. Und diese Analogie versuch mal so ein bisschen auf die Systemspezifikation zu übertragen, dass du sagst, wenn du zum Beispiel irgendwo Abfragen hast oder eine Entscheidungstabelle, dann kannst du die natürlich problemlos tooltechnisch auf Konsistenz und Überlappungsfreiheit prüfen. Das ist ein rein mechanistischer Ansatz. Und du kannst eben automatisiert solche Sachen schon mal prüfen, sodass die Tester sich dann auf die Dinge verlassen können, die du gerade erwähnt hast, nämlich die so etwas übergreifendere, komplexere und auch durch Erfahrung gesteuerte Probleme oder Use Cases angeht. Das ist so die Idee. Genau. Und im Design ist es dann immer auch ganz spannend, Wir sprechen von den Wirktrichtern, respektive den Funktionen und den Verkettungen von Funktionen und der Kombinatorik. Wenn sich die Dinge zu stark überlappen, dann kriege ich Netzwerke, die ich dann ganz schwer abtesten kann, weil eben in der objektorientierten Welt kann eigentlich alles an jedem Ort und zu jeder Zeit entstehen und dort wird es dann halt extrem komplex. Ja. Aber nochmals, testen wollen wir dann nur dort, was sicherheitsrelevant ist und wo es auf die Verfügbarkeit geht, um dort die Fehler rauszubringen. Der letzte Punkt an der Stelle. Ihr habt dann aber schon teilweise ein bisschen versucht zu formalisieren, indem ihr dann mal ein paar bullsche Ausdrücke hingeschrieben habt oder mal solche Netzwerke gemalt habt. Wir haben das Thema Kombinatorik zum Teil in den einen Themen systematisch aufgegriffen und so Kombinationen durchgemacht. Ja, das haben wir gemacht. Aber hauptsächlich haben das auch die vorgelagerten Testebenen komplett und systematisch gemacht in den Units oder Modultests dann genau. Ja, okay. In der Softwareentwicklung, hast du da Einblick, also so sinngemäß, wie wird da versucht, im Rahmen der Softwareentwicklung eine gewisse Robustheit, Safety, Zuverlässigkeit hinzukriegen? Oder ist das außerhalb dessen, was du gemacht hast? Das ist etwas weiter von mir weg. Ein Safety-Mechanismus, den finde ich ganz spannend und den haben wir im Stellwerk drin. Und zwar ist das die Diversität. Ja. Unsere Logik hat also zwei Kanäle, einen A-Kanal und einen B-Kanal. Und die beiden Kanäle sind tatsächlich in unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben, so dass wenn ein Programmierfehler vorliegt, dass der sich nicht auswirkt raus bis zum Signal oder bis zur Weiche, der wird vorher abgefangen und die Rechnung dann nochmal neu gestartet. Ja, also wenn die beiden Kanäle sich quasi nicht einig sind, dann wird eben ein rotes Lichtle angemacht, sozusagen. Richtig, Genau, wird ja in der Luftfahrt zum Beispiel auch eingesetzt. Ich weiß, dass zumindest in älteren Airbussen war das so, dass im Fly-by-Wire-System eben auch die eine Hälfte der Rechner in C und die andere Hälfte in ADA programmiert war. Im gleichen Grund. Und dann eben genau auch das Verfahren. Auch von unterschiedlichen Leuten, dass eben auch, wenn die Requirements falsch verstanden haben, das nicht dann in beiden Kanälen falsch, also korrekt programmiert, aber falsch verstanden und damit falsch algorithmisch umgesetzt war. Ja genau, bei uns sind das auch zwei unterschiedliche Teams, die sitzen nicht im gleichen Büro und wir scherzen immer, dass die auch nicht miteinander essen gehen dürfen. Genau. Ja. Ein Punkt, den du vorhin auch so on the fly angesprochen hattest, war, du hattest so gesagt, es gibt halt Teile des Systems, die sind sicherheitsrelevant, also eben dann die konkrete Signalisierungstechnik und andere, wie zum Beispiel die Leittechnik, die dann für Durchsatz und Optimierung sorgt, also quasi fürs Geld verdienen, die ist sozusagen nicht sicherheitsrelevant. Die wird wahrscheinlich dann auch anders getestet, beziehungsweise hat andere Zulassungsvoraussetzungen. Richtig. Also wir sprechen ja da auch vom sogenannten SIL-Level, ja, genau. Dem Sicherheitslevel. Unsere Stellwerke, ETCS hat den SIL-Level 4, also höchste Sicherheit, die wir haben. Und die Leittechnik auf der höchsten Ebene hat dann SIL-Level 0, okay. Also nicht mehr die vollen Redundanzen und Zweikanaligkeiten, sondern nur quasi noch Leitfunktionen. Und das muss nicht mehr sicher sein, weil die Sicherheit halt eben in der unteren respektive Stellwerksebenenschicht liegt. Ja, das ist ja auch so ein Informatiker-Ding, ne, dass man eben versucht, Schichten zu bilden und eben die unteren Schichten so baut, dass egal wie unsinnig sich die oberen Schichten verhalten, sozusagen die Zusicherungen der unteren Schichten nicht dadurch zerstört werden können. Genau, also unsinnig erscheinende Befehle oder Anforderungen von den höherliegenden Schichten werden dann unten abgelehnt und das System verhält sich sicher, also innerhalb vom Stellwerk ist es nicht möglich, zwei Züge mit voller Geschwindigkeit gegeneinander zu schicken, sondern ich kann zwei Züge dann nur zusammenrangieren, wenn die entsprechend langsam fahren und Fahrt auf Sicht machen. Ansonsten gehen die Signale mit den langsam Fahrbegriffen, gehen die gar nicht auf. Ja. Ich fand es interessant, als vor ein paar Monaten, ich glaube, es war dieses Jahr oder vielleicht auch letztes Jahr, wo in Deutschland dieses Zugunglück war, wo zwei Züge tatsächlich auf offener Strecke frontal zusammengestoßen sind. Und dann eben die Diskussion war, ja, wie kann denn das technisch passieren, la la la. Und im Endeffekt kam ja dann raus, wenn ich mich nicht alles täusche, dass tatsächlich der Mensch im Stellwerk Fehler gemacht hat. Und dann war eben so die Frage, ja, aber wie kann es denn sein, dass der Mensch überhaupt einen Fehler machen kann, der dann trotz der Technik zu diesem Unfall führt? Und dann wurde da halt dran rumkritisiert und so, aber im Endeffekt muss man es ja eigentlich andersrum sehen. Ne? Man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass Stellwerksangestellte wahrscheinlich viel öfters Fehler machen, die dann aber nicht zum Unfall führen, weil das Stellwerks eben nicht erlaubt. Ja, genau, das Stellwerk lehnt ja kategorisch die unsicheren Dinge ab. Und dort bei dem Unfall habe ich mich auch dann wieder gefragt, ja, eigentlich hat trotzdem der Mensch den Unfall verursacht, aber eigentlich nicht der Mensch, der das bedient hat, sondern der dort in der Planung halt das Stellwerk weggelassen hat oder die Zugsicherung in der Schweiz. Haben wir heute überall Zugsicherung drin und solche Unfälle, die passieren, wenn, dann höchst selten, respektive mit tieferen Geschwindigkeiten. Ja. Was mir halt aus relativ gut informierten Kreisen zugetragen wurde, ist so die Aussage, naja, man erlaubt dem Mensch dann doch manchmal noch das Overriden, weil die Systeme unten drunter halt so ein bisschen älter und fehleranfällig sind und die würden dann ständig den Zugbetrieb lahmlegen und deshalb muss halt dann doch auch mal trotzdem einer sagen können, hier kriegst du jetzt einen Fahrbefehl schriftlich und fahr zu. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist auch eben, wenn Funk ausfällt. Zum Beispiel, ja. Oder solche Dinge muss man das machen können. Da gibt es dann aber halt die Regeln, wo sich Fahrdienstleiter und Lokführer dran halten müssen. Ja. So Tafeln dürfen nur auf schriftliches Diktat, also Befehl, überfahren werden, ansonsten nicht. Und ich sage mal unsicher, da braucht es in der Bahnwelt mittlerweile zwei Personen dazu, dass es richtig gefährlich wird. Ja. Wenn nämlich der Lokführer etwas Unsicheres machen will, dann kann der ausbüchsen, aber mit maximal 40 km/h. Ja. Schneller kann der gar nicht werden, im unkontrollierten Zustand. Und dort ist das Schadensausmaß halt eben auch dementsprechend kleiner, weil er nur mit kleiner Geschwindigkeit ankommt. Ja, klar. Habt ihr bei euren Tests irgendwelche interessanten Sachen gefunden, irgendwelche Fehler? Also irgendwas, was man jetzt als Laie irgendwie nachvollziehen kann, was irgendwie interessant war? Also wir haben ganz viele ganz kleine Dinge gefunden, die optimiert werden mussten, haben wir mittlerweile auch gemacht. Aber so den großen Riesenkracher, der war eigentlich gar nicht mit dabei. Mhm. Die Systeme kamen schon so gut bei uns an, dass wir da nicht die großen Dinger gefunden hätten. Mhm. Gut, klar, das muss man eben auch dazu sagen, wie du vorhin schon gesagt hast, die Komponenten sind ja alle schon getestet, die Software ist schon zugelassen. Im Prinzip parametriert man die ja dann nur noch für so eine, nur noch in Anführungszeichen, für so eine Installation. Ne? Genau so ist es und da darfst du auch nicht mehr so viel falsch machen können, oder? Genau, rein von der Typenzulassung her muss das auch schon so weit sicher sein. Ja. Sonst irgendwelche witzigen Anekdoten aus dem Testeralltag? Was weiß ich, durftest du mal die Lok fahren, oder? Ja, ich habe immer gehofft, dass der Tag mal kommt, aber es ist nie passiert. Und das Schönste war, als wir im Süden waren, Zug war dort dann abgestellt, Testschicht war zu Ende und wir hatten noch einen Reservetag und am übernächsten Tag hätte der Zug zurück nach Luzern müssen und wir haben dann gesagt, ja, der Lokführer, der da extra kommt und den Zug am übernächsten Tag zurückführen muss, das machen wir selbst jetzt mit der Testcrew, haben die Zugfahrt angemeldet und so sind wir zu einer Zugfahrt über den Gotthard gekommen, oben also auf der alten Strecke, das war doch sehr, sehr schön. Das war im Winter 13, alles total verschneit. Mhm. Auf der Seite 1,50 Meter hohe Schneewände. Mhm. Und das war wirklich wahnsinnig schön. Da mag ich mich noch gut dran erinnern. Auf der Nordseite hatten wir die RBC Handover-Fahrten, dann ab Mitte 14. Das war auch extrem spannend. Dann wurden die Tests immer größer. Also wenn wir auf der Stammlinie testen durften, die ja dann auch zum Teil auf Level 2 umgestellt wurde, da musste dann abends um 10 der Verkehr angehalten werden. Züge wurden gestoppt, die Leute durften dann umsteigen in den Bus und wir haben auf der Strecke dann das Level 2 getestet und in Betrieb genommen. Da mag ich mich schon erinnern, da war der Aufwand also schon ziemlich groß für diese Testnächte. Typischerweise immer Sonntag, Montag, weil da sind dann weniger Güterzüge unterwegs und auch nicht ganz so viele Passagiere. Darum haben sich diese Nächte dort jeweils angeboten. Ja, sowas hat dann schon immer so ein bisschen was von Abenteuerspielplatz, ne? Ich meine, das ist halt so. Schon, ja. Auch die ganze Stimmung dann. Genau, ja. Man ist da mit den orangen Kleidern auf dem Stellwerk und auf der Strecke unterwegs, fährt auf der Lok mit. Ja. Dass das Ganze stattfinden kann, ist zum Teil bis ein halbes Jahr Vorarbeit notwendig. Da kommt einiges zusammen, das stimmen muss. Aber es hat tatsächlich immer gepasst. Und zwar am Schluss auch ein Riesenerfolg, das zeitgerecht in Betrieb zu nehmen. Für die Stammlinie ja quasi unter dem rollenden Rad. Also da war eigentlich täglich Zugverkehr drauf, Güter und auch Personenverkehr. Und dann kam der Tag X. Was war das? 15. August 2015, wo wir umgestellt haben und morgens um 8 fuhr dann der erste Zug durch im Level 2 und das war dann irgendwie ganz selbstverständlich. Wir sind dann in Altdorf dort am Perron gestanden, der ist mit einer hohen Geschwindigkeit vorbeigedonnert. Ihr habt die Sektflasche aufgemacht, oder? Ich weiß nicht, ob es vom Luftzug war, aber dem einen oder anderen war doch ein gewisses Augenblitzen dann anzusehen. Ja, bestimmt lag es am Luftzug. Mal noch eine Frage, bevor wir dann sozusagen zusammenfassen und dann langsam fertig werden. Kürzlich habe ich gelesen, dass das BAV irgendwie 4 Loktypen aus dem Verkehr gezogen hat im Kontext vom Gotthard-Basistunnel. Weißt du, was da war? Nein, ich weiß nicht so genau, was war. Es ist so, dass wir die Fahrzeugrechner grundsätzlich bei uns im Labor haben und wir haben nichts Nachteiliges festgestellt an der Grundsoftware vom Fahrzeugrechner. Also es muss irgendwie mit der Integration im Fahrzeug drin zu tun haben. Wie ist der eingebaut und wie sind die Projektierungen und Prozesse im Fahrzeug drin, dass diese Züge noch nicht auf die Strecke dürfen. Aber so genau weiß ich da auch nicht Bescheid. Okay. Jo, Gotthard-Basistunnel ist dann sozusagen fertig, oder? Der ist jetzt in Betrieb. Ich habe groß die Eröffnungszeremonie, ging herum irgendwie jetzt diesen Sommer. Ja, genau. 1. Juni war der große Tag mit all den Ministern und Staatschefen von Nachbarländern, Gesamtbundesrat der Schweiz etc. war da anwesend. Das war die Eröffnung. Wir durften dann am 2. Juni an den Mitarbeiteranlass gehen, gemeinsam am Ziel hieß dann das. Und 4. und 5. Juni war dann das Volksfest an 4 Plätzen im Norden, 2 im Süden, 2. Mhm. Eröffnet ist das also. Heute ist aber noch kein Fahrplanbetrieb auf der Strecke. SBB macht Tests und brauchen den immer mehr. Es gehen so circa 50 bis 70 Züge durch den Tunnel durch. Am Tag oder was? Am Tag, ja. Okay. Und auch schon Personenzüge. Also wenn da eine größere Verspätung ist von einem Zug, dann wird der nicht mehr oben durchgeschickt, sondern mal unten rum und der ist dann plötzlich 40 Minuten vorzeitig. Zeitmaschine. Ja, genau. Das ist also sehr praktisch für den Betrieb heute. Hilft den Fahrplan zu stabilisieren. Mitte Dezember geht es dann voll in Fahrplanbetrieb. Ach so, beim Fahrplanwechsel sozusagen. Ja, genau, beim Fahrplanwechsel kommt der rein. Und da geht es dann volle Kanne los. Zum Beispiel gestern aber war ich auch schon auf der Strecke wieder und da sind drei Güterzüge durchs Tunnel gefahren und die haben dann gewartet und uns einfädeln lassen. Mhm. Die sind dann nach uns gefahren. Was wir jetzt noch tun, ist ein bisschen Software Maintenance. Da kommen noch ein, zwei Releases raus, um kleine Dinge zu optimieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das mal so in Betrieb und wird jetzt dann auch mehr und mehr genutzt und unter Last gesetzt. Das heißt, ihr dürft die Software updaten, auch nachdem sozusagen das BAV schon den Stempel gegeben hat und die Tests gemacht wurden. Ihr müsst aber dann wahrscheinlich irgendwie nachweisen, dass ihr an der Software nichts Massives geändert habt oder so. Ja, es sind dann immer Delta-Tests wieder notwendig, um nachzuweisen, dass die geänderten Anteile funktionieren, wie sie sollten und die bestehenden Anteile immer noch so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Ja, ja, ja. Ja. Und was machst du jetzt? Neuen Tunnel bohren oder was ist der Stand? Gebohrt ist er schon. Es geht neu um den Chennery-Basistunnel weiter südlich auf der gleichen Achse. Chennery-Basistunnel haben wir jetzt begonnen mit dem Projekt und das geht dann 2020 in Betrieb. Und bis dorthin gibt es auch noch einiges zu tun, Stellwerke zu planen, Signalstandorte festlegen, Achszähler ausrüsten etc. Aber das heißt, da ist jetzt noch nicht die Phase, wo ihr da im Labor alles nachbaut und testet, sondern da ist man noch in der Auslegungs- und sozusagen Architektur- und Designphase. Wir sind dran, das Design, das wir von der SBB oder ATG gekriegt haben, umzusetzen auf unsere Systeme. Als erstes werden wir dann auch ein Laborsystem bauen. Laborsystembau beginnt im Februar 2017 und Mitte 2017 wird das Labor dann operativ sein und bis 2020 wird dort getestet, wo wir die Inbetriebnahme haben. Mhm. Wie groß ist dieses Labor? Also wie viel physikalischen Platz braucht dieser ganze Kram? Weil das sind ja nicht nur fünf Rechner, wo da irgendwie ein paar Simulatoren laufen. Ja, genau. Das sind Rechnerschränke der Innenanlage vom Stellwerk. Wir haben auch dort die richtige Hardware quasi. Das sind nicht irgendein PCs, sondern Industrierechner, die wir einsetzen. Unser Labor ist aufgeteilt grundsätzlich in zwei Abteile. Wir haben den Rechnerraum. Das sind etwa 50 Quadratmetern mit, sagen wir, 40 19 Zoll Racks, wo die Rechenleistung drin schlummert. Und dann haben wir den Bedienraum, 100 Quadratmeter, wo wir zwei Arbeitsplätze für Fahrdienstleiter haben, die das Stellwerk grundsätzlich fernbedienen. Es gibt verschiedene Diagnosesysteme und es gibt dann auch noch den Zugsimulator, wo wir die Züge fahren lassen. Okay. Also doch schon einiges an Raumbedarf, der da zusammenkommt. Ja, okay. Gut, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nein, ich aktuell gar nicht. Dann sind wir fertig. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Fand es extrem spannend. Geht mir auch so. Ich habe auch immer wieder Freude, sowas zu erzählen. Bist du so schon als Kind so ein Eisenbahnfreak, der so Loken auswendig kennt und so? Nein, eigentlich gar nicht. Eigentlich eher Autos. Okay. Aber die großen fahrenden Dinge, die interessieren mich halt immer. Ja. Und dann, das mit den Schienen, das hat mich dann reingezogen. Das hat halt den Charme, dass du dort durch musst, wo die Schiene durchgeht. Und das löst ein paar Probleme, gibt aber auch ein paar neue. Absolut, und, ne? Spannendes Feld. Ja. Jo, alles klar. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Gut, besten Dank. Dir auch. Mach's gut. Gleichfalls. Ciao. Da. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns wie immer Bescheid geben. Auf der Webseite omegataupodcast.net könnt ihr die Episode mit 1 bis 5 Sternen bewerten. Ihr könnt uns Feedback schreiben an feedback@omegataupodcast.net oder in den üblichen Social Media Kanälen von euch hören lassen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Chris Klettli, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ich habe am Anfang genug geredet, also fasse ich mich jetzt kurz. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao! Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Markus Völter und Nora Ludewig. Ihr findet uns im Netz unter omegataupodcast.net und auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Dazu erreicht ihr uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Ihr dürft die Episoden also beliebig weiterleiten, dürft sie aber nicht kommerziell verwenden und ihr dürft auch keine veränderten Versionen verbreiten. Zitate sind in Ordnung, gebt dann bitte die Quelle omegataupodcast.net an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald! So.